Komm, tanz mit mir, Swing Time, mein Darling beim Swing Time. Da sage ich dir, ich liebe dich. Und nach diesem Swing Time, da gehen wir bis Swing Time. Da küsse ich dir, and you kiss me. Und wenn du willst, dann hol ich dir den Mond vom Himmel runter. Und wenn du müde wirst, dann mach ich dich wieder munter. Komm, tanz mit mir, Swing Time, oh, mein Darling beim Swing Time. Mm, da sag ich dir, ich liebe dir. Tanz mit mir, Swing Time, oh, mein Darling beim Swing Time, hm, da sage ich dir, ich liebe dir.